Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, werden Sie nun zunächst Zeugen eines makabren Fundes in der Lüneburger Heide. Danach können Sie sehen, was wir Aufregendes in der Krimi-Landschaft entdeckt haben und in den kommenden Wochen an dieser Stelle senden. Ich fürchte, es wird bald Regen geben. Machen Sie jetzt nur ein paar Stichworte, Frau Gerstorf. Ausarbeiten können wir sich am Hotel. Also, Datum Juli 73. Juli 73. Gelände Hochmoor mit allen dafür typischen Erscheinungsformen an Flora und Fauna. Flora und Fauna. Zu empfehlen, die in den Niederlanden erprobte Fenkultur. Nach Entwässerung, in Klammern gesondertes Gutachten, Abtragen der Bunkerde bis zum Mineralboden. Wieder in Klammern, Legmoor. Herr Schneider! Die Abtorfung. Kommen Sie schnell! Was ist denn los? Ist was passiert? Wir sind im dritten Quadranten fündig geworden. Das ist ja großartig. Was? Topfscherben? Hausbalken? Weder noch. Eine Moorleiche. Was? Kommen Sie. Wir dachten, wir sehen nicht richtig. Das ist ja sensationell. Womöglich paläoanthropologisch. Leider nicht. Ganz im Gegenteil. Da. Sehen Sie sich das an. Großer Gott. Alle Arbeiten einstellen. Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Tod im Moor. Ein Kriminalhörspiel von Gerhard Jeckel. Mein Vater kommt sofort. Noch ein Bier? Ja, und ein Bommerlunder, bitte. Bring mir auch ein Bier, Irene. Ja, gut. Sie wollten mich sprechen? Leuschwitz, Anton Leuschwitz ist mein Name. Angenehm. Krüger, Kriminalassistent. Oh, Kriminalpolizei in unserem Dorf, das war ja noch nie da. Die Umstände erfordern es nun mal. Ja. Der Fund im Moor, nicht? Ja. Weiß man denn schon Näheres über den armen Teufel? Das hoffe ich ja gerade von Ihnen zu erfahren, Herr Leuschwitz. Das Moor ist tückisch. Wer sich da nicht auskennt, Ihr Gedeck zum Wohl. Danke. Ja, und auch wer sich auskennt. Das Moor, das kann ganz plötzlich in Bewegung kommen. Wo vor einer Woche noch fester Boden war, da ist ein Moorloch. Meine Tochter, die ist hier aufgewachsen, die kennt das Moor und eines Tages hat sie es dann doch erwischt. Na, ich lebe ja noch, Vater. Ja, weil Dietmar dich noch rechtzeitig fassen konnte. Das ist mein Schwiegersohn. Hm. Die jungen Leute wollten ins Nachbardorf zum Tanzen, nicht? Nun lass mal den Herrn Kriminalassistenten mit den ollen Geschichten zufrieden, Vater. Der hat jetzt ganz andere Sorgen. Ich will ja damit nur sagen, ein Fremder, nicht, der allein ins Moor geht, womöglich noch nachts, der hat wenig Chancen durchzukommen. Wie kommen Sie darauf, dass der Tote ein Fremder ist? Muss er wohl. Wenn einer aus der Gegend hier abgegangen wäre, davon hätte man doch gehört. Das ist logisch. Ja, sehen Sie. Tja, das tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Vielleicht doch. Gerade weil es ein Fremder ist. Wie meinen Sie denn das? Der Moorhof ist doch der einzige Gasthof hier am Ort. Ja. Seit wann bewirtschaften Sie ihn denn? Ich habe ihn von meinen Eltern übernommen, 46, als ich aus dem Krieg kam. Aha, also Familienbesitz. Ja, seit 100 Jahren. Das ist ein schönes Anwesen. Hier könnte ich es eine Weile aushalten, wenn die leidige Arbeit nicht wäre. Schon Vater hat alles modernisiert. Zentralheizung, Badezimmer, Reitpferde haben wir auch. Dann haben Sie sicher über Gäste nicht zu klagen. Ach, weiß Gott nicht. Wir haben alle Hände voll zu tun. Na also. Ach, jetzt verstehe ich. Sie glauben, der Tote, der hätte mal bei uns logiert? So ist es. Na, hören Sie. Mal, dann wüssten wir doch Bescheid. Vielleicht nur für eine Nacht auf der Durchreise oder so. Möglich ist das schon, aber Sehen Sie, ich habe mich seit 10 Jahren auf meinen alten Teil zurückgezogen. Meine Tochter und mein Schwiegersohn führen jetzt das Hotel. Tja, wenn ich Ihnen helfen kann? Das glaube ich kaum. Sie sind ja erst 10 Jahre hier im Geschäft. Ja. Ja, wie lange hat denn der tote Moor gelegen? 25 Jahre in etwa. Wie lange? Ach, und da kümmern Sie sich heute noch drum? Gewiss, bei einem Mordfall. Mord? Ja, das Moor hat sich sein Opfer nicht geholt. Der oder die Mörder haben den Mann nach der Tat dem Moor übergeben. Das ist ja schrecklich. Ja, wie wurde er denn? Er wurde erschlagen. Tja. Herr Leuschwitz, sagt Ihnen der Name Matalla etwas? Matalla? Nee. Nee, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hat dieser Mann bei Ihnen doch übernachtet. Ach, wissen Sie doch, da kamen und gingen so viele. Matalla. Nee. Sagen Sie mal, woher wissen Sie eigentlich seinen Namen? Wenn der Mann was bei sich gehabt hat, Papiere oder so, ja, dann sind die doch unterdessen im Moor verrottet. Er hatte ein Zigarettenetui bei sich, mit einem gravierten Namenzug. Ach so, ja. Ja, aber das kann doch vorher jemand anders gehört haben. Damals wechselte vieles seinen Besitzer. Tag, alle zusammen. Alfons, kommst du als Dorfscheriff oder als Gast? Ich habe mit dem Herrn Kriminalassistenten was zu bereden, Anton. So, na ja, dann wollen wir nichts stören. Komm, Irene. Nehmen Sie doch Platz, Wachtmeister. Danke. Sie sind doch nicht etwa auf eine heiße Spur gestoßen. Ja, könnte sogar sein. Machen Sie keine Witze. Was haben Sie denn gefunden? Also, ich habe nach Ihrem Besuch noch mal gründlich nachgesucht. Ich hebe ja alles auf, jede Notiz, jeden Vorgang. Tja, und da habe ich die Ordner aus den Jahren vor 1950 durchgesehen. Und da bin ich auf den Namen Matalla gestoßen. Ach, Sie haben mit ihm zu tun gehabt? Nee, das nur wieder nicht. Im Frühjahr 48, da ist eine Luise Matalla bei mir gewesen. Sie suchte ihren Bruder. Hier ist übrigens eine Fotografie von ihm. Hier, die hatte sie mir dagelassen und die habe ich damals, wie ja in meinen Akten vermerkt ist, was ich aber vergessen hatte, im Dorf herumgezeigt. Aber den Mann hatte keiner gesehen. So. Und damit war der Fall für Sie erledigt, was? Herr Assistent, Sie sind noch jung. Sie haben die Zeiten nach dem Krieg nicht erlebt. Da verschwand mancher. Die einen hatten Gründe, unterzutauchen. Andere wechselten ihren Namen, wanderten aus. Kein Hahn hat danach gekräht. Tut mir leid, Wachtmeister. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Frau Matalla in der ganzen Bundesrepublik zu suchen. Ja, also damals, da wohnte sie in Düsseldorf, wie in meinen Akten vermerkt ist. Das ist doch schon was. Dann könnte mir das Einwohnermeldeamt weiterhelfen. Ja, aber ob sie noch lebt? Es tut mir leid, Frau Matalla, dass ich Ihnen eine solche Nachricht überbringen musste. Ach, junger Mann. Ich habe schon lange nicht mehr geglaubt, dass mein Bruder noch am Leben ist. Werden Sie mir einige Fragen beantworten? Wozu? Frau Matalla, an Ihrem Bruder ist ein Verbrechen verübt worden. Ach, es ist doch alles so lange her. Aber noch nicht verjährt. Wir haben 1973. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass Sie nach der langen Zeit den Mörder finden? Ich werde es jedenfalls versuchen. Ja, also gut, junger Mann, stellen Sie Ihre Fragen. Aber kommen Sie, wir wollen uns in den Erker setzen. Ja. Schön, dieser Blick aus dem Fenster in den Garten. Ja, ich hätte es schlechter treffen können für meine letzten Jahre. Trotzdem, Endstation, Altersheim. Also, was wollen Sie wissen, junger Mann? Erzählen Sie mir von sich und Ihrem Bruder. Wie haben Sie damals gelebt nach dem Krieg? Wir wohnten in unserem Haus am Stadtrand von Düsseldorf. Mein Vater war im Krieg gefallen und Mutter kam bei einem Bombenangriff ums Leben. In der City, wo wir ein Geschäft hatten. Hm. Georg war 1944 noch eingezogen worden, von der Schulbank weg. Und nun stand er da, ohne Beruf. Er fing an, Schwarzmarktgeschäfte zu machen. Zigaretten, Süßstoff, Butter. Und Sie wussten davon? Ja, und es gefiel mir nicht. Ich redete ihm ins Gewissen. Von deinem Sekretäriengehalt können wir nicht leben, sagte Georg. Wer schiebt heute nicht? Damit hat er leider recht. Zu ernsthaften Auseinandersetzungen kam es dann, als ich herausbekam, dass er auch mit Medikamenten handelte. Sulfonamide, Penicillin. Ja, ich kam durch einen Zufall dahinter. Ich hatte für meine Firma etwas in Hamburg zu erledigen. Ich konnte Auto fahren, man gab mir einen alten Wanderer, da konnte ich Georg gleich mit zurücknehmen, der in Hamburg geschäftlich zu tun hatte. Ich fuhr zu der Adresse, die er mir genannt hatte, um ihn abzuholen. Er wartete schon auf mich. Und wie er sich von dem Wohnungsinhaber verabschiedete, hörte ich, wie der sagte, er müsse das Penicillin unbedingt in 4 Tagen haben. Und Georg versicherte ihm, darauf kannst du dich verlassen. Die Quelle, die ich habe, sprudelt noch eine ganze Weile. Und da bekamen sie Streit. Ja, auf der Rückfahrt habe ich ihm vorgehalten, wie viele Menschen in den Krankenhäusern sterben müssen, wenn den Ärzten gerade dieses Medikament fehlt. Ich habe gebettelt, ich habe gedroht, ich hatte solche Angst um Georg. Nur noch das eine Geschäft, Luise, sagte er, es ist alles eingefädelt. Ich bekomme es doch nicht aus einem deutschen Krankenhaus, ich bekomme es von einem Amerikaner. Einem Amerikaner? Ja, und er überredete mich, ihn zum Moorhof zu fahren, wo er sich mit ihm treffen wollte. Ach, das ist ein wichtiger Hinweis, Frau Matala. Ja. Können Sie sich noch an irgendwelche Einzelheiten erinnern? Hat Ihr Bruder einen Namen genannt? Ja, warten Sie mal. Der Mann hieß, Smith. Ah, das habe ich befürchtet. Die gibt es wie Sand am Meer. Aber dann müssten Sie doch Leuschwitz kennen, den Wirt vom Moorhof. Nein. Aber Frau Matala, Sie waren doch im Moorhof. Nein, ich nicht. Ich denke, Sie haben Ihren Bruder hingebracht. Dazu kam es doch gar nicht. Warum denn? Ja, es müssen noch so etwa 3 Kilometer bis zum Moorhof gewesen sein. Da nahm ich Georg noch einmal ins Gebet. Und er sollte mir versprechen, dass dieses Geschäft auch unweigerlich sein letztes wäre. Er wurde wütend. Ich habe deine ewige Nörgelei satt, sagte er, ich gehe nach Kanada. Dann stieg er aus. Ja, und ging. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Hm. Und wann haben Sie nach ihm gesucht? 4 Wochen danach, weil er nicht nach Hause kam. Und danach? Haben Sie danach noch was unternommen? Nein. Ich dachte, vielleicht ist er schon in Kanada. Ohne sich vorher zu verabschieden? Aber wir hatten uns doch gestritten. Aber Frau Matala, ein Streit unter Geschwistern. Ach, es war ja mehr. Als mir Georg sagte, dass er weggehen will, da war ich so enttäuscht, so wütend. Nach allem, was ich für ihn getan hatte, mich einfach allein zu lassen. Mir gingen die Nerven durch und ich habe ihn geschlagen. So geschlagen? Ich hätte es nicht tun sollen. Herr Krüger, na, das freut mich aber. Wollen Sie doch ein paar Tage Urlaub bei uns machen? Leider nein, Herr Leuschwitz. Ich bin dienstlich da. Ach, schon wieder? Ja, immer noch. Na, no. Sie haben die Suche nach dem Mörder von der Moorleiche noch nicht aufgegeben? So ist es. Und ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Ach, du liebe Zeit. Also, ich kann Ihnen heute nicht mehr sagen als bei Ihrem ersten Besuch. Sie sind umsonst gekommen, Herr Krüger. Damit muss man in meinem Beruf leider immer rechnen. Trotzdem, ich habe von der Schwester des Ermordeten erfahren, dass ich Matala damals hier im Moorhof mit einem amerikanischen Soldaten treffen wollte. Ja. Ja, und? 1 oder 2 Mal. Vielleicht können Sie sich doch irgendwie erinnern. In so einem kleinen Ort wie diesem, da muss doch ein amerikanischer Soldat aufgefallen sein. Oh, hören Sie mal. Wo hier ganz in der Nähe die 5. amerikanische Panzerdivision lag, auch bei mir gingen die Amis aus und ein. Ich sehe schon die Frage, ob Ihnen ein gewisser Smith bekannt war, die brauche ich gar nicht erst zu stellen. Wie soll ich mich nach der langen Zeit daran erinnern? Vermuten Sie, dass dieser Smith den Matalla umgebracht hat? Möglich. Tja, also, wenn dem so ist, dann werden Sie den Mörder nie fassen. Und Sie wissen genau, dass es die 5. Panzerdivision war? Natürlich. Aber das wird Ihnen wenig nützen. Die GIs sind doch schon längst in der Heimat. Geben Sie es auf, Herr Krüger. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schmidt? Ja. Womit kann ich dienen? Krüger, Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Sie sind erstaunt über meinen Besuch? Allerdings. Und noch erstaunter wären Sie, wenn ich Ihnen erzählen würde, wie ich Sie gefunden habe. Einfach war es nicht. Ach, Sie haben mich gesucht? Ja. Und Sie können sich nicht denken, warum? Nein. Nein, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Müssen wir uns darüber hier im Laden unterhalten? Natürlich nicht. Fräulein Hinterstocker, ich bin für die nächste halbe Stunde in meiner Wohnung oben. Bitte, hier entlang, Herr Krüger. Bitte. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Danke, nein. Wie lange sind Sie schon hier in München? Seit 26 Jahren. Und vorher, wo waren Sie da? Im Krieg. Vor 26 Jahren war der Krieg schon ein paar Jahre vorbei. Ach, was soll das? Kommen Sie doch endlich zur Sache. Ich bin schon dabei. Herr Schmidt, warum sagen Sie nicht einfach, vor 25 Jahren, da hieß ich noch Smith und war als Sergeant im medizinischen Dienst bei der 5. US-Panzerdivision in Deutschland stationiert. Haben Sie Gründe, das zu verschweigen? Nein. Nein? Wie war denn das damals, vor 25 Jahren? Was soll gewesen sein? Ich wurde aus der Armee entlassen. Ich bin deutscher Abstammung. Meine Eltern wanderten 1920 nach Amerika aus und ich blieb hier, weil es mir hier gefiel. Ich heiratete ein deutsches Mädchen und wollte mir eine Existenz aufbauen. Was Ihnen offensichtlich gelungen ist. Denken Sie nicht, dass es einfach war damals. Habe ich auch nicht angenommen. Man muss Ideen haben, Beziehungen. Und Geld. Ja, natürlich. Aber das hatten Sie ja. Na, so üppig waren meine Bezüge bei der Armee auch nicht. Aber der Penicillinschmuggel brachte doch allerhand ein. Ach, darauf wollen Sie hinaus. Hören Sie, das ist längst verjährt. Außerdem handelte es sich um amerikanische Heeresbestände. Juristisch können Sie mir da gar nichts. Nicht, was den Penicillinschmuggel angeht. Aber haben Sie sich nicht noch auf andere Weise Geld verschafft? Auf andere Weise? Ihre Geschäfte machten Sie doch mit einem gewissen Matalla. Ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was der Ihnen erzählt hat, aber alles, was nicht mit dem Penicillingeschäft zusammenhängt, ist erlogen. Matalla hat mir nichts erzählt. Er konnte mir gar nichts erzählen. Wieso? Verstehe ich nicht. Matalla ist doch tot, Herr Schmidt. Ach. Er wurde ermordet. Ermordet? So. Vor 25 Jahren. Und zwar an dem Tag, an dem er sich mit ihm im Moorhof treffen wollte, um neues Penicillin von Ihnen zu kaufen. Und jetzt wollen Sie mir die Sache anhängen? Ich will nur eine Straftat aufklären. Sie glauben, ich habe ihn umgebracht, um an das Geld zu kommen? Haben Sie es getan? Wer erschlägt schon seinen Geschäftspartner? Woher wissen Sie, dass Matalla erschlagen wurde? Ach, von mir aus erdrosselt, erschossen, was weiß ich. Haben Sie Matalla an dem bewussten Tag Penicillin verkauft? Nein. Na bitte. Ihre Quelle war versiegt. Es wurde gefährlich für Sie zu stehlen, aber das Geld von Matalla, das wollten Sie haben. Sie haben ihn umgebracht. Na wie denn? Matalla ist doch gar nicht gekommen. Ach nein. Ach ja. Ich wartete im Moorhof auf ihn. Immer ist er pünktlich gewesen. Ich dachte, er hätte sich überlegt oder wäre geschnappt worden. 4 Stunden saß ich rum. Na, was sollte ich machen? Ich musste zurück, aber die Ware, die musste ich doch loswerden. Sie brannte mir ja förmlich in der Tasche. Da kam ich mit Leuschwitz ins Geschäft. Er zahlte bar, es war ein glatter Handel. Eine hübsche Geschichte. Was denn, Sie glauben mir nicht? Nein, denn Herr Leuschwitz kann sich weder an Sie noch an Matalla erinnern. Aber das ist doch nicht möglich. Er hat mir das Geld in einer kleinen Tasche gegeben. Moment, ich habe sie doch aufgehoben. Als Talisman. Haben Sie denn seine... Hier ist sie. Hier. Aus Papierbindfäden geknüpft. Man machte so etwas damals. Können Sie mir die Tasche überlassen? Warum? Ich möchte sie Herrn Leuschwitz zeigen. Ich denke, er kann sich nicht an mich erinnern. Vielleicht doch, wenn er sie sieht. Sie glauben mir, dass ich Matalla nicht umgebracht habe. Sagen wir, ich kann es Ihnen nicht beweisen. Und ich muss Sie bitten, München nicht zu verlassen. Herr Leuschwitz, Sie haben mich vom ersten Wort an belogen. Warum denn solche Ausfälle, Herr Kriminalassistent? Ich hatte den Eindruck, dass wir uns bisher ganz gut verstanden haben. Wollen Sie noch immer behaupten, dass Sie den Sergeanten Smith von der 5. US-Panzerdivision nicht gekannt haben? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich mich nicht erinnern kann. An einen Mann, von dem Sie damals Penicillin gekauft haben. Gestohlenes Penicillin, nebenbei gesagt. Also ich weiß nicht, wer Ihnen dieses Märchen aufgetischt hat. Mr. Smith. Ach, Herr Krüger, so was nennt man auf den Busch klopfen. Wo haben Sie denn diesen Mr. Smith getroffen? Ne? In Amerika? In München. Er nennt sich jetzt Schmidt und hat dort seit 25 Jahren eine Boutique. Ach. Und in dieser Tasche hier haben Sie ihm vor 25 Jahren das Geld für das Penicillin gegeben. Jetzt brauche ich einen Bommelunder. Sie auch? Ja, aber auf eigene Rechnung. So. Aber nun sei Sie doch nicht pingelig, Herr Krüger. Ich gebe ja alles zu. Auf einmal? Bleibt mir denn was anderes übrig? Na, also erstmal zum Wohl. Ja. Dieser Smith oder Schmidt, wie er sich jetzt nennt, der wurde damals von seinem Geschäftspartner versetzt. Matalla. Ja, ja. Und weil er das Penicillin loswerden wollte, da bot er es mir an. Sowas brachte damals 200% Gewinn. Sollte ich mir das vielleicht entgehen lassen? Ich hab's ihm abgekauft. Zufrieden? Nein. Warum haben Sie mir das nicht gleich bei meinem ersten Besuch gesagt? Herr Krüger. Deswegen hätten Sie weder Matalla noch Smith verleugnen müssen. Wegen so einer Sache. Da macht doch heute kein Richter mehr den Mund auf. Das weiß ich. Ja, und? Herr Krüger, verstehen Sie denn das nicht? Wer lässt sich schon gern in einen Mordfall verwickeln? Dass der die Tasche aufgehoben hat. Tja, ja. Und ich stehe wieder am Anfang. Noch einen kurzen? Ja. Gott weiß, wer Matalla umgebracht hat. Damals waren wilde Zeiten. Sie werden sicher wichtigere Fälle haben. Das schon. Aber so ein ungeklärter Fall, der wirft immer einen Schatten aufs Image. Und ich als Assistent. Sie werden mit so einem aussichtslosen Fall betraut. Ja, ja, ja. Tut mir leid für Sie. Na ja, was ist? Trinken wir? Zum Wohl. Zum Wohl. »200% Gewinn, sagten Sie?« »Na sicher.« »Das ist ein Bombengeschäft. Da muss eine hübsche Summe bei rausgesprungen sein. Damit konnte man schon was anfangen.« »Na, vergessen Sie nicht, dann kam die Währungsreform.« »Trotzdem, wenn man Ihr Anwesen so betrachtet, Sie haben besonderes Glück gehabt. Mir wäre das bestimmt nicht gelungen.« »Na, tun Sie mal nicht so bescheiden.« »Nein, nein, nein. Mir hätte zu solchen Geschäften einfach das Geld gefehlt. Woher hatten Sie es eigentlich, Herr Leuschwitz?« Wie meinen Sie? Aber mein lieber Herr Krüger, woher schon? Wer hat denn damals nicht geschoben? Womit? Was? Womit haben Sie denn so geschoben? Sie fragen in einem Ton, der gefällt mir aber gar nicht. Ich bin Ihnen doch keine Rechenschaft schuldig. Vielleicht doch. Also bitte. Ach. Jetzt verstehe ich. Jetzt bin ich verdächtig, was? Nun machen Sie sich mal nicht lächerlich. Das ganze Dorf würde sich ja kaputt lachen, wenn Sie mir diesen Mord anhängen wollen. Und mit Ihrer Beförderung ist es denn auch Essig. Nee, mein Lieber. Da haben ganz andere Leute hier im Ort einen Grund gehabt, Matalla umzubringen. So? Wer denn? Herr Krüger. Ja, Sie bringen mich da in eine dumme Lage. Sie haben davon angefangen. Also gut. Matalla hatte hier im Ort ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau. Keiner im Dorf wusste davon und ich meine, ich hab's auch nur rausgekriegt, weil er nie bei mir übernachtete. Er war sehr vorsichtig, aber... Aber nicht vorsichtig genug. Ein Ehemann bekommt sowas früher oder später doch mit. Und? Hat er es mitbekommen? Meiner Meinung nach ja. Er war damals sehr gedrückt, trank öfter hier ein... trank einen über den Durst. Und wenn dann einer so eifersüchtig ist wie er und rot sieht... Naja. Es ist ein Kreuz mit Ihnen, Herr Leuschwitz. Da haben Sie mir doch schon wieder was verschwiegen. Herr Gott, das ist doch schon so lange her. Mord bleibt Mord. Die Brandners sind geachtete Leute im Ort, haben schon große Kinder. Ich wollte keine Unannehmlichkeiten haben. Man ist doch Geschäftsmann, dass Sie das nicht verstehen können. Seit damals ist der Name Matalla in diesem Haus nicht mehr ausgesprochen worden. Und jetzt kommen Sie und wühlen alles wieder auf. Ach, hör auf zu flennen, Rosi. Wenn die Geschichte jetzt im Dorf herumgeht, hier ist es anders als in der Stadt, Herr Kriminalassistent. Hier sieht jeder auf jeden. Von mir haben Sie keine Indiskretion zu fürchten. Ach. Und was Leuschwitz angeht, der hat die ganzen Jahre über den Mund gehalten und wird es auch weiter tun. Warum hat er ihn dann überhaupt aufgemacht, hä? Wen interessiert das schon, dass meine Frau mit diesem Matalla... Bitte. Der Kerl ist tot. Darum geht es ja, Herr Brandner. Was soll denn das? Ich suche seinen Mörder. Frau Brandner, war Matalla an dem bewussten Tag, an dem er sich mit dem Amerikaner treffen wollte, bei Ihnen? Du sagst kein Wort, Rosi. Wenn es Ihnen lieber ist, dass ich Ihre Frau auf das Revier... Nein. Die Leute werden Sie sowieso in den Gedanken machen. Sie haben sie doch in unser Haus gehen sehen. Nicht wahr, Schenz? Also? Er war bei mir. Und Ihr Mann? Wo war der? Der hat Holz gefahren ins Nachbardorf. Und wann kam er zurück? Am Abend. War Matalla schon weg? Nee. Rosi! Gab es Streit? Oh, sie haben sich bald geschlagen. Es war furchtbar. Und dann konnte Georg weglaufen. Und Ihr Mann? Der lief hinterher. Er schlug Matalla und schaffte die Leiche ins Moor. Jens! Da siehst du, wohin du uns gebracht hast. So geht's, wenn man sich mit einem Kerl einlässt, nur weil er Geld hat. Nee, das ist nicht wahr. Du warst im Krieg vermisst und ich war so allein. Und ich dachte, du kommst nie wieder. Ja, und hast mir eine Hure von ihm Geld genommen. Gegeben hat es mir, weil er sah, wie ich lebte. Taschen hab ich geknüpft, der Kriminalassistent. Aber das brachte nicht viel ein. Moment mal, Frau Brandner, Taschen. Ja. Waren es etwa solche Taschen wie diese hier? Zeigen Sie mal. Ja. Ja, und die hier, die hab ich gemacht. Ich erkenne sie, weil... Von wem haben Sie diese Tasche? Von einem Amerikaner. Oh mein Gott. Jens! Sie wollen die Rechnung, Herr Krüger. Auch das, Herr Leuschwitz. Meine Tochter wird sie Ihnen gleich fertig machen. Ja. Wie war's denn bei Brandners? Erfolgreich. Ach. Dann haben Sie also Matallas Mörder doch noch gefunden. Ja, das freut mich natürlich für Sie. Hat er gleich gestanden? Nein. Aber die Tasche hat ihn überführt. Die Tasche? Frau Brandner erkannte sie wieder an einigen Fehlern im Muster, die ihr unterlaufen waren. So. Und weil sie diese Tasche Matalla geschenkt hatte, für das Geld, das er ja in nicht geringen Mengen bei sich trug. Der Mörder hat sie ihm abgenommen, bevor er ihn ins Moor schaffte, und dann an Mr. Smith weitergegeben. Das war ihr Fehler, Herr Leuschwitz. Thank you. Wir brachten Tod im Moor, ein Kriminalhörspiel von Gerhard Jeckel. Die Personen und ihre Darsteller: Krüger, Kriminalassistent, Klaus-Joachim Nietz. Leuschwitz, Moorhofwirt, Gerd Ehlers. Irene, seine Tochter, Elfriede Neh. Wachtmeister, Günther Polensen. Luise Matalla, Marga Legal. Schmidt, Klaus Mertens. Brandner, Achim Petri. Frau Brandner, Brigitte Lindenberg. Erster Geologe, Heinz Behrens. Zweiter Geologe, Joachim Dittmann. Dramaturgie, Barbara Winkler. Ton, Gisela Kuschnierz. Schnitt, Barbara Klutschig. Regieassistenz, Ingeborg Koch. Regie, Wolfgang Brunecker. Das war eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1979.